Dazu kommt plötzlich noch eine unerwartete Schuld. Ein nicht eingelöster Wechsel von Hofrat Schebarow. Widerlicher Farbengeruch, 30 Grad Hitze, stickige Luft, eine Menge Menschen, die Erzählung von der Ermordung einer Person, bei der er noch unlängst war. Und dies alles auf leeren Magen. Ja, wie soll man dabei nicht ohnmächtig werden? Und darauf wird alles aufgebaut, zum Teufel. Ich verstehe, dass es einen ärgert. Aber an deiner Stelle, Rodja, würde ich Ihnen allen ins Gesicht lachen oder noch besser Ihnen allen ordentlich ins Gesicht spucken und dann noch ein paar Dutzend Ohrfeigen verteilen, selbstverständlich in kluger Weise, und würde damit die Sache abschließen. Vergiss es. Kopf hoch. Es ist eine Schande. Das hat er eigentlich ganz gut dargestellt, dachte Raskolnikow bei sich. Vergiss es? Und morgen ist wieder ein Verhör, sagte er bitter. Soll ich mich etwa vor Ihnen rechtfertigen? Ich ärgere mich schon, dass ich mich gestern in jenem Restaurant bis zu Samjotow herabgelassen habe. Zum Teufel. Ich gehe selbst zu Porfiri. Und ich werde ihn mir schon vornehmen, weißt du, richtig gehen, verwandtschaftlich. Und haarklein soll er mir alles darlegen. Und Samjotow, den... Endlich kommt er drauf, dachte Raskolnikow. Halt! Rief Rasumichin und packte ihn plötzlich an der Schulter. Halt! Du hast dich geirrt. Ich habe es mir überlegt. Du hast dich geirrt. Wieso war das eine Falle? Du sagst, dass die Frage wegen der Anstreiche eine Falle war. Denk doch mal nach. Wenn du es getan hättest, hättest du dann zugegeben, dass du gesehen hast, wie die Wohnung gestrichen wurde? Und die Anstreicher? Im Gegenteil. Du hättest gesagt, ich habe nichts gesehen, wenn du es auch gesehen hättest. Wer sagt denn gegen sich selbst aus? Wenn ich es getan hätte, so würde ich unbedingt gesagt haben, dass ich sowohl die Anstreicher als auch die offene Wohnung gesehen habe, antwortete Raskolnikow unwillig und mit sichtlichem Widerwillen. Aber warum sollte man gegen sich selbst aussagen? Weil nur Bauern oder ganz unerfahrene Neulinge beim Verhör von Anfang an alles leugnen. Ein einigermaßen gebildeter und erfahrener Mann dagegen versucht unbedingt und nach Möglichkeit, alle äußeren, unverfänglichen Tatsachen zu bestätigen. Er sucht bloß andere Gründe anzuführen, bringt seine eigene, besondere und unerwartete Erklärung hinein, die der Tatsache eine vollkommen andere Bedeutung gibt und alles in einem anderen Licht erscheinen lässt. Porfiri konnte geradezu damit rechnen, dass ich unbedingt in dieser Weise antworten und sicher sagen würde, dass ich sie gesehen habe, nur der Glaubwürdigkeit halber, und dabei irgendetwas ganz anderes zur Erklärung einflechten würde.